Erster der Stamm Manasse bekam sein Land. Er war der erste Sohn von Josef. Maschir war der erste Sohn von Manasse. Maschir bekam Gilead und Basan. Er war ein starker Kämpfer. Zweiter, die anderen Familien von Manasse bekamen auch Land. Das waren die Familien von Abiezer, Helek, Asriel, Sechem, Hefer und Semida. Das waren die Söhne von Manasse, dem Sohn von Josef. Dritter, Zelophat war ein Sohn von Hefer. Er hatte keine Söhne. Er hatte nur Töchter. Ihre Namen waren Mahla, Noah, Hogla, Milka und Tirza. Vierter, die Töchter gingen zu Eliasar, dem Priester. Sie gingen auch zu Josua und den Anführern. Sie sagten, Gott hat Mose gesagt, wir sollen Land bekommen. So bekamen sie Land, wie Gott es befohlen hatte. Fünfter, Manasse bekam 10 Teile Land. Gilead und Basan waren nicht dabei. Diese Länder lagen auf der anderen Seite des Jordan. Sechster, die Töchter von Manasse bekamen auch Land. Sie bekamen es zusammen mit den Söhnen. Das Land Gilead bekamen die anderen Familien von Manasse. Siebter, die Grenze von Manasse begann bei Asser. Sie ging bis Michmetat, östlich von Sichem. Dann ging die Grenze weiter nach rechts. Sie führte zu den Leuten von En-Tab-U. Achter, das Land Tab-U gehörte Manasse. Aber die Stadt Tab-U war an der Grenze. Diese Stadt gehörte den Ephraimiten. Neunter, die Grenze ging hinunter zum Bach Kana. Südlich vom Bach waren Städte der Ephraimiten. Diese Städte lagen mitten im Land von Manasse. Nördlich vom Bach war die Grenze von Manasse. Sie endete am Meer. Zehnter, im Süden war das Land von Ephraim. Im Norden war das Land von Manasse. Das Meer war die Grenze im Westen. Im Norden grenzte es an Asser. Im Osten grenzte es an Issachar. Elfter, Manasse bekam auch Städte in Issachar und Asser. Das waren Beth-Shan und seine Dörfer. Auch Jiblim und seine Dörfer. En-Dor, Tanach und Megiddo mit ihren Dörfern gehörten dazu. Das waren 3 wichtige Orte. Zwölfter, die Manassiten konnten die Leute in diesen Städten nicht vertreiben. Die Kanaaniter blieben dort wohnen. Sie konnten sie nicht besiegen. 13. Später wurden die Israeliten stärker. Sie zwangen die Kanaaniter zu arbeiten. Aber sie vertrieben sie nicht ganz aus dem Land. 14. Die Leute von Josef fragten Josua. Sie sagten, warum hast du uns nur ein Stück Land gegeben? Wir sind viele Leute. Gott hat uns gesegnet. 15. Josua antwortete ihnen, wenn ihr zu viele seid, geht ins Waldgebirge. Dort könnt ihr Land roden. Das ist das Land der Pheresiter und Rephaiter. Wenn das Gebirge Ephraim zu klein ist, macht das 16. Die Leute von Josef sagten, das Gebirge ist nicht genug für uns. Die Kanaaniter im Tal haben eiserne Wagen. Das sind die Leute in Beth-Shan und Jezreel. Sie sind sehr stark. 17. Josua sagte zu den Leuten von Josef. Er sagte zu Ephraim und Manasse, ihr seid viele Leute. Ihr habt große Macht. Ihr werdet nicht nur ein Stück Land haben. 18. Ihr bekommt ein Bergland. Wenn dort Wald ist, müsst ihr ihn roden. Dann gehört euch auch das Land daneben. Ihr müsst die Kanaaniter vertreiben. Sie haben eiserne Wagen und sind stark.